Kapitel 31. Erlöst vom Fluch des Gesetzes. Wir müssen unbedingt verstehen, dass wir vom Fluch des Gesetzes vollständig freigesetzt wurden. In Galater 3, 9-14 heißt es: So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um uns herzwillen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Diese Passage zeigt sehr schön, dass für unseren Wohlstand durch den Austausch, der am Kreuz stattfand, bezahlt wurde. Schauen wir uns nochmal Vers 13 und 14 an. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um uns herzwillen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Dies besagt, dass uns Christus am Kreuz vom Fluch des Gesetzes erlöst hat. Aber warum hat er uns vom Fluch des Gesetzes erlöst? Er hat uns nicht nur erlöst, damit wir in den Himmel kommen, so schön das auch ist. Er hat uns auch erlöst, damit wir hier auf der Erde ein Leben im Sieg und im Wohlstand leben können. Vers 4 erklärt, dass er uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes, damit der Segen Abrahams durch den Glauben zu uns komme. Was machten die Segnungen Abrahams aus? Abraham war im Geistlichen und im Natürlichen gesegnet. Er lebte in einer wunderbaren Beziehung mit Gott, der ihn sogar seinen Freund nannte. Gott verhieß ihm eine Vielzahl an geistlichen Kindern. Aber wie wir ganz deutlich in 1. Mose 24:1 sehen können, ging es nicht nur um geistliche Segnungen, und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Meine Frage lautet: Was bedeutet gesegnet in allem? Wenn wir geistlich gesegnet sind, aber im materiellen großen Mangel leiden, sind wir nicht in allem gesegnet, sondern nur in einigen Dingen. Abraham war in allem gesegnet, auch durch materiellen Wohlstand. Erinnerst du dich, was in Galater 3 steht? Christus ist am Kreuz verflucht worden, damit wir die Segnungen Abrahams umsonst empfangen können. Abrahams Diener beschreibt uns, worin Abraham gesegnet wurde. In 1. Mose 24:35 sagt sein Diener: Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Hier wird materieller Segen beschrieben. Die Verheißungen Abrahams gehören uns durch Glauben. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Du kannst sie nicht durch eigene Anstrengungen oder Kraft hervorrufen. Du kannst sie nur im Glauben empfangen, so wie es in Galater 3, 14 steht. Gott wird dich nicht segnen, weil du es aufgrund deiner eigenen Werke verdient hättest. Gott wird dich segnen, weil du glaubst, dass du aufgrund von Jesu Werk am Kreuz seinen Segen verdienst. Er wird dich nicht segnen, weil du so ein treues Gemeindemitglied bist, jede Woche in die Zellgruppe gehst oder regelmäßig den Zehnten gibst. Du wirst gesegnet werden, einfach weil du an das vollendete Werk Jesu Christi glaubst und daran, dass der Segen Abrahams dir gehört. Ich verstehe das Gesetz von Saat und Ernte und den Konsequenzen richtiger oder falscher Entscheidungen. Später werde ich noch näher darauf eingehen. Und dennoch möchte ich jetzt klar betonen, dass Reichtum und Wohlstand dir gehören. Weil du glaubst, dass schon dafür bezahlt wurde, empfängst du es im Glauben.